Die Leute verlaufen sich. Ganz gut so. Es kommt immer nur auf ein paar an. Sehen Sie? Lacht nicht! Vielleicht nach dir selber? Nach dem Leben vielleicht? Nach dem Leben, so kann man wohl sagen. Aber nicht nach dem Leben, so wie es ist, nach dem anderen. Nach dem anderen Leben? Was ist das? Aber das gibt es ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Da lachen Sie einem ja nur aus. Sehnsucht nach dem gesunden Leben, meinst du vielleicht? Ja, vielleicht. Aber alles Leben müsste gesund sein. Nicht bloß das eigene. Alles Leben? Warum denn? Weil es doch keinen Spaß macht, in einer Welt zu leben, wo es stinkt an allen Ecken und Enden. Ich weiß auch wohl, dass es dir schlecht geht. Du willst Arbeit und Brot. Das wollen die meisten. Und der Staat ist krank, solange er nicht Macht hat, es ihnen zu schaffen. Aber du willst nicht nur Brot und Arbeit. Auch heute nicht nur Brot und Arbeit. Du willst mehr. Und es gibt viele, die mehr wollen. Und bei denen liegt unsere Rettung. Ich möchte bloß wissen, was all der Quatsch mit dem Museum zu tun hat. Ich denke, Sie sind ein Fremdenführer. Zahlen Sie einen Arzt, wenn ich mir die Zähne abfriere? Bitte, ich halte Sie nicht. Zuerst noch ein schwacher technischer Versuch. Ist heute der Rundfunk für die zerklüftete, auseinandergehaltene Menschheit eine Plattform geworden, auf der sie sich zu gemeinsamen Erlebnis zusammenfinden kann. Jeder hat in Deutschland mitzureden.